بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Tawsin. Dies sind die Zeichen des Korans und eines deutlichen Buches, als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Gewiss, denjenigen, die nicht an das Jenseits glauben, haben wir ihre Taten ausgeschmückt, so dass sie blind umherirren. Das sind diejenigen, für die es böse Strafe geben wird. Und im Jenseits sind sie die größten Verlierer. Dir wird der Koran wahrlich von Seiten eines Allweisen und Allwissenden zum Empfang überbracht. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Als Moses zu seinen Angehörigen sagte, ich habe ein Feuer wahrgenommen, ich werde euch davon eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen, gesegnet ist, wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist, und preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. O Moses, ich bin es, gewiss, ich bin Allah, der Allmächtige und Allweise. Und wirf deinen Stock hin. Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre er eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. O Moses, fürchte dich nicht, denn bei mir brauchen sich die Gesandten nicht zu fürchten. Wer aber Unrecht getan und hierauf nach Bösem Gutes eingetauscht hat, so bin ich allvergebend und barmherzig. Und stecke deine Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von Übel befallen heraus. Dies zählt zu 9 Zeichen, gerichtet an Pharao und sein Volk. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Als dann unsere Zeichen offenkundig sichtbar zu ihnen kamen, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. So schau,